Erster meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, haben wir einen Helfer beim Vater. Das ist Jesus Christus, der gerecht ist. Zweiter, er ist ein Opfer für unsere Sünden. Er ist nicht nur für unsere Sünden da, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. Dritter, daran wissen wir, dass wir ihn kennen. Wir müssen seine Regeln befolgen. Vierter, wer sagt, ich kenne ihn, aber seine Regeln nicht befolgt, der lügt. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Fünfter, wer aber sein Wort befolgt, in dem ist die Liebe Gottes wirklich. Daran wissen wir, dass wir mit ihm verbunden sind. Sechster, wer sagt, er bleibt mit ihm verbunden, muss auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Siebter, liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot. Es ist ein altes Gebot, das ihr schon immer kanntet. Das alte Gebot ist die Botschaft, die ihr gehört habt. Achter, aber ich schreibe euch auch ein neues Gebot. Es ist wahr für ihn und für euch. Denn die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht leuchtet schon. Neunter, wer sagt, er ist im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist immer noch in der Dunkelheit. Zehnter, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Er bringt niemanden zu Fall. Elfter, wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Dunkelheit. Er lebt in der Dunkelheit und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Dunkelheit hat seine Augen blind gemacht. Zwölfter, ich schreibe euch, Kinder, weil eure Sünden wegen Jesus vergeben sind. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den kennt, der schon immer war. Dreizehnter, ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr den Teufel besiegt habt. Ich habe euch, Kinder, geschrieben, weil ihr Gott den Vater kennt. Vierzehnter, ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den kennt, der schon immer war. Ich habe euch, junge Männer, geschrieben, weil ihr stark seid. Gottes Wort ist in euch und ihr habt den Teufel besiegt. Fünfzehnter, liebt nicht die Welt und nicht die Dinge dieser Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist Gottes Liebe nicht in ihm. Sechzehnter, denn alles, was in der Welt ist, kommt nicht von Gott. Das sind die schlechten Wünsche des Körpers und was die Augen begehren. Auch der Stolz auf Besitz kommt von der Welt. Siebzehnter, die Welt wird vergehen und ihre Wünsche auch. Wer aber tut, was Gott will, lebt für immer. Achtzehnter, Kinder, es ist die letzte Zeit. Ihr habt gehört, dass der Feind von Christus kommt. Jetzt sind schon viele Feinde von Christus da. Daran sehen wir, dass es die letzte Zeit ist. Neunzehnter, sie haben uns verlassen, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. So wurde klar, dass nicht alle zu uns gehören. Zwanzigster, ihr habt die besondere Gabe vom Heiligen Geist. Das wisst ihr alle. 21. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt. Ich habe euch geschrieben, weil ihr sie kennt. Und ihr wisst, dass jede Lüge nicht von der Wahrheit kommt. 22. Wer lügt? Der, der sagt, dass Jesus nicht der Christus ist. Das ist der Feind von Christus. Er lehnt den Vater und den Sohn ab. 23. Wer den Sohn ablehnt, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn annimmt, hat auch den Vater. Was ihr von Anfang an gehört habt, das soll in euch bleiben. 24. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, dann werdet ihr mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. 25. Das ist das Versprechen, das er uns gegeben hat, das ewige Leben. 26. Das habe ich euch wegen der Leute geschrieben, die euch in die Irre führen. Die besondere Gabe, die ihr von ihm bekommen habt, bleibt in euch. 27. Ihr braucht niemanden, der euch lehrt. Seine besondere Gabe lehrt euch alles. Sie ist wahr und lügt nicht. Bleibt in ihm, wie sie euch gelehrt hat. 28. Und nun, Kinder, bleibt mit ihm verbunden. Dann werden wir Mut haben, wenn er wiederkommt. Wir werden uns nicht schämen müssen, wenn er kommt. 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, dann wisst ihr auch, jeder, der Gutes tut, kommt von ihm.